nichts außer Liebe dabei. Wir wollten niemals wieder fortgehen. Oh, wir zwei auf Norderney. Ich weiß noch, es war Freitagnacht. Du musst hier raus, hast du zu mir gesagt. Oh, oh, so wie früher verrückt sein. Den Tag bis zum Anschlag gefüllt und das Navi auf Norden gestellt. Oh, oh, oh, zwischen Jever und Rotwein. Und irgendwann war es nach mehr und nach Freiheit. Und im Radio spielten sie gerade unser Lied. Norderney. Die Sterne, der Mond und wir zwei. Und vor uns lag die Nordsee. Oh, oh, oh, oh, oh. Wir zwei auf Norderney. Mit nichts außer Liebe dabei. Wir wollten niemals wieder fortgehen. Oh, oh, oh, oh. Wir zwei auf Norderney. Dann sind wir die Dünen hinauf. Einfach nichts hielt uns beide noch auf. Oh, oh, oh, es war alles wie früher. Und überall roch es nach Meer und nach Freiheit. Und im Radio spielten sie gerade unser Lied. Norderney. Die Sterne, der Mond und wir zwei. Und vor uns lag die Nordsee. Oh, oh, oh, oh, oh. Wir zwei auf Norderney. Mit nichts außer Liebe dabei. Wir wollten niemals wieder fortgehen. Oh, oh, oh, oh, oh. Wir zwei auf Norderney.